Mit dem Datenschutz nehmen es manche Unternehmen nicht so genau. Oder jedenfalls manche genauer als andere vielleicht. Klar, Facebook, Google und so weiter, die leben ja auch von unseren persönlichen Informationen, die die Nutzer so preisgeben. Und je mehr davon für alle les-, abruf- und speicherbar sind, desto besser aus Unternehmenssicht auf jeden Fall. Der Staat macht da Auflagen, aber auch er hat ja Interesse an Nutzerdaten. Und bisher sind die Auflagen in jedem europäischen Land anders. Die eigentlich einheitliche Richtlinie von 1995 wird von den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich umgesetzt. Und Anfang des Jahres hat nun die EU-Kommission eine Verordnung vorgelegt, die soll in Zukunft den Datenschutz für 500 Millionen Europäer wirklich vereinheitlichen. Martina Schulte ist im Studio mit der Webshow. Martina, was steht da drin? Was bedeutet diese Regelung für uns? Also die EU-Kommission hatte 3 Jahre an einem Entwurf gearbeitet und inhaltlich ist er sehr nah an der jetzt schon geltenden Richtlinie, schreibt heise.de. An manchen Stellen hat man die Zügel so ein bisschen angezogen, an anderen Stellen so ein bisschen gelockert. Neu ist aber eben vor allen Dingen die Verbindlichkeit. Das Blog Hyperland meint, sollte dieser Vorschlag wie geplant umgesetzt werden, werden Debatten über Datenschutz in nationalen Parlamenten wie dem Bundestag nur noch Show. Dann gelten nämlich für alle die gleichen Regeln. Diese vielen unterschiedlichen Interpretationen, die wir jetzt im Moment haben, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Da sind sich eigentlich alle Politiker einig. Unser Innenminister Friedrich zum Beispiel, der sieht bei Zeit.de in einer europaweit geltenden verbindlichen Regelung einen ganz großen Verhandlungsvorteil gegenüber Unternehmen wie Facebook oder Google. Er sagt hier, Zitat, ich glaube, dass globale Unternehmen wie Google und Facebook an einem Markt mit 500 Millionen Europäern nicht einfach vorbeikommen und dass wir erwarten können, dass sie ihre Produkte auch unseren Vorstellungen anpassen. Bleibt natürlich die Frage, ob es wirklich nur um Unternehmen geht oder eben auch um die Datenkrake Staat, die ja zum Beispiel, man erinnere sich an das gescheiterte System Elena, auch gerne mal versucht, möglichst viele Daten zu erheben und zusammenzufassen. Ja, das ist nämlich ganz interessant. Die Datenverarbeitung von Justiz und Polizei soll weiter wie bisher geregelt werden. Mhm. Also das heißt, es soll wieder so eine Richtlinie geben, die den Mitgliedstaaten dann aber sozusagen das Recht einräumt, die so zu interpretieren, wie sie halt eben denken, wie das richtig ist. Paul Nemetz von der EU-Generaldirektion Justiz bezeichnete das im österreichischen Tech-Blog Future Zone als, Zitat, politischen Realismus. Die EU-Kommission sei sich nämlich sehr bewusst darüber gewesen, dass sich die Innenminister nicht in ihre nationalen Kompetenzen reinreden lassen wollen bei so einem wichtigen Punkt wie der Sicherheit. Also bleibt dort alles, wie es jetzt ist. Und das finden natürlich europäische Datenschützer nicht besonders gut. Weil mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, also das Problem ist halt, wie es jetzt im Moment geregelt ist. Und da gibt es halt eigentlich wenig Schutz gegenüber den Eingriff des Staates. Also John McNamee von der European Digital Rights Initiative kritisiert, dies lasse den Strafverfolgern einen nach oben offenen Spielraum für das Sammeln und Auswerten personenbezogener Daten. Der Staat könne zum Beispiel aus Datenbanken der Privatwirtschaft unbegrenzt abfragen und Informationen daraus zusammenführen. Außerdem können sich die Mitgliedstaaten jetzt schon viele Ausnahmen von dieser EU-Datenschutzrichtlinie genehmigen lassen. Sie können auch Drittstaaten zum Beispiel erlauben, auf ihre Daten zuzugreifen, zum Beispiel den USA. Die kommen dann mit dem Patriot Act oder dem Gesetz zur Auslandsaufklärung und wollen halt die Daten haben und Brüssel erlaubt denen das dann. Und das ist übrigens auch ganz interessant. Da war eine einschränkende Klausel geplant eigentlich in diesem neuen Entwurf und da haben die Amerikaner wohl im Vorfeld sehr erfolgreich Lobbying betrieben, denn diese Klausel, die ist gestrichen. Aber auch wenn man jetzt dieses Ausmaß der staatlichen Datenschnüffelei nicht unterschätzen sollte, glaube ich, die weitaus größere Gefahr droht uns allen im Alltag eigentlich von woanders. Nämlich doch von Facebook. Ja, genau. Also schon von Unternehmen wie Facebook oder Google. Wenn wir im Netz unterwegs sind, dann saugen die natürlich unsere digitalen Spuren auf. Und der Europarechtler Ingolf Pernes, der meint im Blog Hyperland, der Datenschutz werde heute nicht mehr in erster Linie gegen den Staat gebraucht, sondern eben vor allen Dingen gegenüber Bedrohungen durch Private. Und Simon Davis von der London School of Economics glaubt, viele EU-Bürger nehmen die nationalen Datenschutzeinrichtungen nur in Form eines institutionellen Versagens war. Dieser Eindruck, der entsteht zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal die Geschichte von diesem Blogger Max Schrems anguckt, der ja versucht hat, von Facebook seine Daten zu bekommen und der da ewig klagen musste. Und der hat bei Zeit.de ein Interview gegeben, der meint hier, Zitat, wir haben seit über einem Jahr in Irland ein Verfahren gegen Facebook laufen, doch die irischen Behörden unternehmen nichts. Das Unternehmen kann machen, was es will. Europa habe also ein Durchsetzungsproblem. Problem. Und bei diesem Problem soll jetzt diese europaweit einheitliche Regelung helfen. Also das soll dann in Zukunft besser durchgesetzt werden können. Und die Klage in Irland, weil Facebook da seine Server genau. stehen hat. Hm. Ja, genau. Wenn man sich ja darauf einigen kann, auf diese Reform, die nun kommen mhm. soll. Denn bisher ist das Ganze ja eben nur ein Entwurf. Die europäischen Länder haben da trotzdem sehr unterschiedliche Vorstellungen, nehme ich an. So ist es, ja. Das ist wie immer das Problem. Und Probleme macht da vor allen Dingen übrigens auch der Datenschutzmusterschüler Deutschland. Heise.de berichtet uns nämlich, Berlin habe diese europaweite Datenschutzreform bisher schlicht verschlafen. Und jetzt liegt ja dieser konkrete Vorschlag auf dem Tisch. Aber die Deutschen, die wollen jetzt nochmal in eine Grundsatzdebatte einsteigen. Unser Innenminister Friedrich, der will zum Beispiel jetzt die Unternehmen zu einer stärkeren Selbstregulierung anhalten. Spitzenidee, nur eben leider ein bisschen zu spät, meint das Blog Hyperland, Zitat. Tat, während sich in der Vergangenheit die deutschen Minister immer wieder gern als treibende Kräfte des Datenschutzes zeigten, gelten sie bei der EU-Datenschutzreform als Bremser und zu Spätkommer. Und Falk Lüke meint bei heise.de, Zitat, so tun, als ob die Vorschläge vom Himmel gefallen wären, könne die Bundesregierung nicht, es sei denn, sie möchte ein ganz anderes Ziel erreichen, dass nämlich erstmal gar nichts passiert und dass das Datenschutzrecht zumindest in Teilen nationale Domäne bleibt. Wäre vielleicht auch nicht eine vollkommene Überraschung. Das wäre das Schicksal, das viele europäische Initiativen ereilt. Aber vielleicht kann man sich ja doch bald auf die Details einigen. Vielen Dank, Martina. Martina Schulte mit der Webschau zur europäischen Datenschutzreform.